Also die Idee zu diesem Abend und zu diesem Vortrag, die ist auf eine gewisse Weise hier im Odradek entstanden. Und zwar im November 2017. Da saß ich nach einem Café Philo zusammen mit zwei Leuten. Also dem Herrn Friedrich und dem Georg Spindler, und wir haben irgendwie dann noch die halbe Nacht geredet, und die Diskussion, die wir hatten, spitzte sich dann auf die Frage zu, ob es nicht notwendig wäre, einmal den Gedanken durchzuspielen, dass es, was die gesellschaftliche Situation und die weltpolitische Lage angeht, nicht mehr 5 vor 12 ist, wie seit etlichen Jahrzehnten behauptet wird, sondern vielleicht 5, 10 nach 12 oder 1:30. Und dass dabei die prognostizierten klimatischen Veränderungen, die uns aller Wahrscheinlichkeit nach bevorstehen, eine relativ große Rolle spielen, dass sie möglicherweise sogar die treibende Kraft dieser ganzen Veränderungen sind, das schien uns relativ klar. Und wir haben uns sozusagen überlegt, was macht man eigentlich als Linker in einer Situation, in der es möglich wäre, dass die Fortschrittsversprechen, die halt zur Neuzeit, zur Aufklärung dazugehören und die ja auch dasjenige sind, dass Kapitalismus und Kommunismus miteinander gemeinsam gehabt haben, also klassenlose Gesellschaft auf der einen Seite, Wohlstand für alle auf der anderen Seite, wenn diese Fortschrittsversprechen nicht mehr tragen, wenn sie zur Illusion geworden sind. Und unsere Frage drehte sich eben darum, wie weit sich das Verhalten von Menschen, das Verhalten von Gesellschaften möglicherweise aus dieser Ahnung herleiten lassen könnte, dass es nicht mehr bergauf geht, sondern dass es bergab geht. Also ob zum Beispiel die Entwicklung nach rechts, die in allen möglichen Industrie- oder Postindustriegesellschaften sich durchsetzt, ob die auch darauf zurückzuführen ist, dass man nicht mehr daran glaubt, dass es ja sozusagen für alle eine gute gemeinsame Zukunft geben kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das sind die Ereignisse des letzten Jahres in Chemnitz, wobei mir da ganz wichtig ist, dass Chemnitz für mich überhaupt keine Ausnahme darstellt, sondern eher sowas wie ein Kristallisationspunkt von Tendenzen, die es eigentlich fast überall gibt und von denen die allermeisten Industriegesellschaften betroffen sind. Also es gibt ja im Grunde kein Land, kein europäisches Land und auch wenige außereuropäische Länder, bei denen man sicher sein könnte, dass dieser Trend nach rechts, diese Abkehr von bestimmten demokratischen Selbstverständlichkeiten ausgeschlossen werden kann. Es ist schon so, dass hier in Ostdeutschland, in Chemnitz, nochmal spezifische Gründe dazukommen. Ich möchte versuchen, nachher auch ein bisschen was dazu zu sagen. Aber es sind eben nur Gründe, die einen Trend, der allgemein vorhanden ist, ja, spezifizieren, vielleicht besonders zuspitzen, vielleicht mit besonderer Heftigkeit hervorbrechen lassen, aber sie sind keine Ausnahme. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, das war dann im Herbst letzten Jahres, auch durch einen Zufall bedingt eben, dass ich die Ästhetik des Widerstands wieder angefangen habe zu lesen. Und ja, um es erstmal ganz persönlich zu formulieren, also erschüttert war, wie und in welchem Umfang das, was Weiß in diesem Buch beschreibt, passt auf unsere Situation. Und daraus hat sich für mich die Frage ergeben, kann kann man mit diesem Buch arbeiten? Kann man es sozusagen als Hilfsmittel benutzen, um uns in den Konflikten und in den Zwiespältigkeiten, den Widersprüchen, all dem, was verwirrend ist, ja irgendwie besser zurechtzufinden oder vielleicht auch nur diese Widersprüche und diese Konflikte besser auszuhalten? Ja, das sind also so die Punkte, die da zusammenkamen und die zur Abfassung dieses Textes geführt haben, den ich dann im November in einer stark verkürzten Fassung auch schon mal in München vorgetragen habe, wo ich aber dann doch irgendwie das Bedürfnis hatte, es tut Not, ihn mal heimzuholen und auch hier darüber zu sprechen. Es ist so eine Mixtur aus Sachen, die ich jetzt frei erzähle, Sachen, die ich vorlesen werde. Und ich würde aber gerne zu Beginn, bevor es also richtig losgeht, ein paar Worte zu diesem Buch, also zur Ästhetik des Widerstands, sagen. Für diejenigen, die es nicht oder nicht gut kennen, das einfach helfen, so ein bisschen das einzuordnen. Das ist also Peter Weiß' letztes Werk, an dem er von 75 bis 81 geschrieben hat. Und dann, glaube ich, 2 Monate nach dem Abschluss mit diagnostizierter Entkräftung an Herzversagen zu sterben. Das Buch schildert die Aktivitäten mehrerer junger Leute in den 30er und 40er Jahren, die sich im antifaschistischen Widerstand befinden. Es gibt einen Ich-Erzähler, der bleibt anonym, also sein Name wird in diesen ganzen 1100 Seiten nicht genannt. Und dieser Erzähler durchläuft also verschiedene geografische Stationen. Das beginnt in Berlin im ersten Teil des Romans. Dann geht er nach Spanien, um dort im spanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Kommunisten zu kämpfen. Dann gibt es, nachdem sich abzeichnet, dass der Bürgerkrieg verloren geht, geht er nach Paris, ist dort relativ kurz aber nur und begibt sich dann weiter nach Schweden, in Klammern auch Weiß war im Exil, in Schweden. Dort lernt er Brecht kennen und begibt sich dann am Ende des Romans wieder zurück nach Deutschland, um dort weiter, natürlich illegal, im Untergrund zu arbeiten. Von den 4 oder 5 Freunden oder freundschaftlich miteinander verbundenen Protagonisten, von denen der Roman erzählt, ist er der Einzige, der überlebt. Alle anderen werden irgendwann geschnappt und hingerichtet. 2 in einer, wirklich ganz, ganz grauenvollen Schilderung in dem Roman, in der man das erfährt, in Plötzensee. Und gleichzeitig ist er, der das also als einziger anonym, in gewisser Weise auch ein Medium all dieser anderen Figuren, das überlebt, derjenige, der im Verlauf dieses Buchs sozusagen zum Autor dieses Romans wird. Es sind also Überlegungen eingeschaltet, in denen er sich fragt, wie kann ich das eigentlich beschreiben? Wie kann ich das fassbar machen? Wie müsste man schreiben, um das, was hier passiert, begreiflich zu machen? Und im Grunde endet das Buch, es ist da so ein kleines bisschen ähnlich wie die Suche nach der verlorenen Zeit von Proust, mit diesem Entschluss, das aufzuschreiben, also damit, dass er eigentlich zum Autor seines eigenen Buchs geworden ist. Dreht sich also in gewisser Weise im Kreis und kehrt dann zum Anfang wieder zurück. Weiß ist so verfahren in dem Roman, dass er historische und fiktive Figuren miteinander vermischt hat. Also ganz viele, auch der Widerstandskämpfer, die hier geschildert werden, sind nicht fiktiv, sondern haben wirklich gelebt. Und Weiß hat über Jahre hinweg exzessiv recherchiert, hat die Familienangehörigen besucht, hat Freunde besucht, hat versucht, in die alten Untergrundstrukturen zu kommen, um ja, genau zu erfahren, wie sich das abgespielt hat. Und man kann, glaube ich, insgesamt sagen, dass es sich nicht um einen fiktionalen Roman handelt, auch wenn natürlich vieles, was dort geschildert wird, sich weiß ausgedacht hat. Aber es ist nicht der Anspruch, dass es sich ja um eine Fiktion, also um einen geschlossenen Raum handelt, in dem eine ausgedachte Geschichte stattfindet. Das hat Weiß ja vorher auch schon gemacht. Ich erinnere mich, dass hier mal vor Jahren im Otradek die Ermittlung gezeigt wurde. Das ist ja vielleicht sozusagen dieses erste große Stück von dokumentarischem Theater, das er gemacht hat, wo er also den Frankfurter Auschwitz-Prozess wieder auf die Bühne gebracht hat, nachgespielt, hat nachspielen lassen. Also dieser Begriff des Reenactments, der ja vor allem durch Milo Rau in den letzten Jahren ziemlich stark in Mode gekommen ist, würde ich eigentlich sagen, das hat Rau gar nicht erfunden, sondern wahrscheinlich ist der Erste, der das sozusagen in vollem Bewusstsein gemacht hat, eben Peter Weiß in der Ermittlung gewesen. Und die Ästhetik des Widerstands ist im Grunde auch so etwas. Ja, das ist ein, nicht auf dem Theater oder im Film, sondern eine in Romanform gegossenes Reenactment der historischen Ereignisse. Ja, nicht strikt dokumentarisch, aber auf keinen Fall fiktional. Das ist sozusagen der Handlungsstrang der Ästhetik des Widerstands, und dazu kommt halt noch etwas anderes, nämlich dass dieses Buch eine große, eine umfassende Auseinandersetzung mit Kunst ist, vor allem mit bildender Kunst ist. Also es wird über ganz viele Werke, zeitgenössische Werke, aber auch weit zurückliegende Werke, werden in die Diskussionen dieser Protagonisten einbezogen, und es wird versucht, die daraufhin abzuklopfen, was sie in der Situation, in der sie selber sich befinden, ja, ihnen sagen könnten, ja, wie weit sie auf diese Werke zurückgreifen können, um ja, genauso wie ich das selber auch ein bisschen versuchen will, in der gegenwärtigen Situation analytische Standfestigkeit zu gewinnen. Das hat historisch den Grund, dass diese, ich überlege die ganze Zeit, ob es nun 4 oder 5 Protagonisten sind, ich glaube 4, also dass diese 4 Protagonisten der sogenannten Arbeiterbildungsbewegung angehören, also allesamt Leute aus dem Arbeitermilieu bzw. kleinbürgerlichen Milieu, die über Abendschulen, über die Volkshochschule, aber auch durch Selbststudium, autodidaktisch durch gemeinsame Diskussionen versuchen, sich eigentlich diesen großen Kanon der europäischen Kunst zu erschließen, von dem sie das Gefühl haben, dass er ihnen systematisch vorenthalten wurde und dass ihnen damit eben auch die Mittel vorenthalten wurden, die Situation, in der sie selber leben, zu begreifen. Das ist also tatsächlich ein Vorgang der Selbstbewusstseinswerdung, in dem diese Kunst verhandelt wird, einbezogen wird. Das kann Dante sein, das kann Kafka sein, das kann das Guernica-Bild von Picasso sein, oder das kann eben sein, das ist das berühmteste Kunstwerk, das in dem Roman herangezogen wird, der große Fries, Dachfries im Pergamonmuseum in Berlin, wo also der Kampf der olympischen Götter gegen die Titanen dargestellt wird. Indem sie das tun, wenden sie sich gegen zwei Richtungen. Einerseits nämlich gegen einen verengt bürgerlichen Kunstbegriff, der ja, Kunst im Grunde als eine harmlose, wenn auch anspruchsvolle, gesteigerte Form der Unterhaltung begreift. Also, wie es Adorno mal formuliert hat, als eine Art Naturschutzpark der Irrationalität. Auf der anderen Seite wenden sie sich gegen den verengten Kunstbegriff, der von den Theoretikern und teilweise auch von den Praktikern des sozialistischen Realismus verfochten wird, und versuchen da also irgendwie ihren eigenen Weg zu finden, ja, indem sie schon etwas von dem betreiben, was man Ästhetik des Widerstands nennen könnte. Und um das ein bisschen deutlicher zu machen, gleich die erste Stelle, die ich einmal vorlesen wollte, ja, damit nicht nur ich selber hier was sage, sondern Weiß selber auch zu Wort kommt. Ebenso wenig, wie wir die Vorstellung akzeptierten von einer exklusiven Kunst, die für spezifisch Gebildete geschaffen war, konnten wir uns damit begnügen, dass es eine auf die arbeitende Klasse besonders zugeschnittene künstlerische Sprache geben müsse. Eine Sprache, die leicht verständlich, solide und tatkräftig zu sein hatte. Für uns konnte die Kunst nicht vielseitig und erfinderisch genug sein. Mit vielen studierenden Genossen waren wir uns darin einig, dass jene Bilder, die uns über das Antithetische hinwegtäuschen wollten, bei allem, was zu ihrer Verteidigung angeführt werden konnte, wenig mit unserem Anliegen gemeinsam hatten. Die sozialistische Kunst sollte reingehalten werden von der Verrohung im kapitalistischen Kulturgeschäft und jeder Maßnahme, die Verherrlichung des Kriegs, der sadistischen Gewalt, des Rassismus auszuschalten, musste zugestimmt werden. Lediglich wurde die Beurteilung schwierig, wo die Grenze lag zwischen der Bekämpfung der Reaktion und der Meinungsfreiheit. Wir stimmten nicht dem Gesichtspunkt zu, dass der Schund der Preis war, der für die Wahlfreiheit bezahlt werden musste. Wir verurteilten den Abfall, der sich täglich aus den Kloaken der Massenmedien über die Bevölkerung ergoss. Doch was zur Literatur, zu den bildenden Künsten gehörte, durfte keine Zurechtlegung erfahren. So verlief unser Bildungsgang nicht nur konträr zu den Hindernissen der Klassengesellschaft, sondern auch im Widerstreit zum Grundsatz einer sozialistischen Kultursicht, nach dem die Meister der Vergangenheit sanktioniert und die Pioniere des 20. Jahrhunderts, er nennt dann Joyce, Kafka, Schönberg, Strawinski und so weiter, exkommuniziert wurden. Das Buch heißt ja Ästhetik des Widerstands. Und das ist zunächst einmal ein rätselhafter Titel. In welcher Weise hängen diese beiden Begriffe im Titel des Romans von Peter Weiß miteinander zusammen? Auf einer ersten Ebene kommt es Weiß darauf an, eine Ästhetik, das heißt eine Kunstlehre zu schreiben, die sich ausschließlich dem Begriff des Widerstands verpflichtet fühlt. Was aber ist Widerstand? Widerstand, so wie er in der Ästhetik des Widerstands verwendet wird, meint ein Aufbegehren gegen eine beherrschende und erdrückende Übermacht, das nicht von der Vorstellung begleitet ist, ihm wäre Erfolg beschieden. An einer späten Stelle des Romans begegnet der Erzähler der Schriftstellerin Boje. Sie ist aus Deutschland nach Schweden emigriert und kümmert sich jetzt um die schwer traumatisierte Mutter des Erzählers, die im Lager gewesen ist und seit der Flucht aus der Tschechoslowakei nach Schweden kein Wort mehr spricht. Es heißt hier, und was meine Mutter betreffe, sagte ich, so müsse die fortwährende Bedrängnis und Armut zu ihrer Mattheit beigetragen haben. Nachdem sie ein Leben lang versucht hatte, ungeachtet der täglichen Widrigkeiten, sich eine Art Reinheit, eine klare, redliche Handlungsweise zu bewahren, wurden die Erniedrigungen, die sie über sich ergehen lassen musste, nicht länger ertragbar. Sie musste zu der Einsicht gekommen sein, dass es für sie kein Weiterkommen mehr gab. Und was nun mit ihr geschehen war, hatte sich ein halbes Jahrhundert lang angebahnt, denn schon die Geburt hatte sie hineingestoßen in eine deformierte Welt. Vor dem Fall in die Sprachlosigkeit war die Anspannung groß gewesen, sich nicht brechen zu lassen. Während meiner Kindheit hatte sie es verstanden, mir den Glauben an mich selbst zu vermitteln und mir den Zugang zu bereiten zur Fantasie, mit der die Entbehrungen sich überwinden ließen. Und jetzt, wir waren bei einem unserer Rundgänge zur Dalbergsgata gekommen, einer hochgelegenen Straße, die die Stadt im Norden begrenzte und hinter der ein bewaldeter, felsig zerklüfteter Hügel anstieg, nahm Bojes Gesicht plötzlich den Ausdruck des Erstaunens an. Rings über die Stadt, die Seen, die Anhöhen blickend, sagte sie tonlos, es sei dem Aufnahmevermögen eine Grenze gesetzt. Und erreiche man diese, müsse man sich aufgeben und alle Hoffnung fahren lassen, denn habe man hier immer noch Hoffnung, sei man verloren. Oder, ganz am Ende des Romans, kommt der Erzähler wieder auf den großen Giebelfries zu sprechen, der im Berliner Pergamonmuseum steht. Setzt sich also wieder und ein allerletztes Mal mit dem großen Leitmotiv dieses Romans auseinander. Ich würde mich vor den Fries begeben, auf dem die Söhne und Töchter der Erde sich gegen die Gewalten erhoben, die ihnen immer wieder nehmen wollten, was sie sich erkämpft hatten. Koppis Eltern und meine Eltern würde ich sehen im Geröll, es würde pfeifen und dröhnen vor den Fabriken, Werften und Bergwerken, Tresortüren würden schlagen, Gefängnistüren poltern, ein immerwährendes Lärmen von eisenbeschlagenen Stiefeln würde um sie sein, ein Knattern von Salven aus Maschinenpistolen, Steine würden durch die Luft fliegen, Feuer und Blut würden aufschießen, bärtige Gesichter, zerfurchte Gesichter mit kleinen Lampen über der Stirn, schwarze Gesichter mit glitzernden Zähnen, gelbliche Gesichter unterm Helm aus geflochtenem Bast, junge Gesichter, fast kindlich noch, würden anstürmen und wieder untertauchen im Dampf. Und blind geworden vom langen Kampf, würden sie, die sich auflehnten, nach oben auch herfallen übereinander, einander würgen und zerstampfen, wie sie oben, die schweren Waffen schleppend, einander überrollten und zerfleischen. Und Heilmann würde Rimbaud zitieren und Coppi das Manifest sprechen und ein Platz im Gemenge würde frei sein. Die Löwenpranke würde dort hängen, greifbar für jeden. Und solange sie unten nicht abließen voneinander, würden sie die Pranke des Löwenfells nicht sehen. Und es würde kein Kenntlicher kommen, den leeren Platz zu füllen. Sie müssten selber mächtig werden dieses einzigen Griffs, dieser weit ausholenden und schwingenden Bewegung, mit der sie den furchtbaren Druck, der auf ihnen lastete, endlich hinwegfegen können. Ja, sie müssten es, aber der Gang dieses Romans gibt wenig Anlass zu glauben, sie würden es auch tun. In diesem Zeichen, also im Zeichen eines Widerstands ohne Hoffnung, stehen die Werke der Kunst, die von der Ästhetik des Widerstands herangezogen werden. Sie wird in Darstellungen gescheiterten Aufbegehrens herangezogen, das ohne Aussicht auf Erfolg wieder und wieder zutage tritt. In dieser Schicht der vom Titel des Romans aufgerufenen Bedeutungen geht es um nichts Geringeres als den totalen Umbau der gesamten traditionellen Ästhetik. Nur das gerät in den Blick, was sich unter dem Gesichtspunkt einer Darstellung der Unterdrückung und des hoffnungslos um seiner selbst willen sich erhebenden Widerstands einen Sinn ergibt. Nur das, was dem Betrachter unter der Perspektive von Unterdrückung und Aufbegehren entgegentritt, wird in den Kanon dieser Ästhetik aufgenommen. Alles andere spielt keine Rolle und wird ausgeklammert. Ich will, damit ein bisschen klar wird, wie weiß das macht, dass an einem Beispiel zeigen, also an einer Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk, die Weiß hier führt, und zwar an der Auseinandersetzung mit Kafkas Schloss. Das ist deswegen wichtig, weil Kafkas Schloss ja in der, also Kafkas Werke überhaupt, in der Realismusdebatte des Sozialismus als formalistisch, bürgerlich und dekadent für lange Zeit verfemt gewesen ist. Es ist eine längere Stelle, ich habe sie an ein paar Stellen gekürzt, aber ich finde sie recht eindrücklich und aufschlussreich. Hier, also im Roman vom Schloss, gab es nicht mehr den Gedanken an einen Bereich, in dem der eigene Wille etwas vermochte. Das Dorf, in das der Landvermesser kam, war der Wohnplatz derer, die nichts in Frage stellten. Obgleich das Schloss sichtbar war, mit seinen flachen, weitgestreckten Gebäuden, seinen runden, mit Efeu bewachsenen Türmen, seinen Krähenschwärmen, befand es sich doch völlig außerhalb jeder Möglichkeit zur Annäherung. Das Quälende war, dass von Anfang an diese Trennung feststand, dass keine Überlegung aufkam, warum das Gesetz der Unzugänglichkeit für das Schloss zu gelten hat. Sie alle, die hier unten im Dorf lebten, auch der hinzugereiste Landvermesser, nahmen den aufgezwungenen Abstand zwischen ihrer Welt und der Welt der Herren als etwas Unverbrüchliches hin. Während der Tage, an denen ich das Buch las, in den Lausitzer Bergen und auf der Schöberlinie, einen Pass, der mit Bunkern befestigt die Landesgrenze bildete, lernte ich Züge, Eigenschaften meiner selbst und meiner Angehörigen kennen, die ich früher von mir abgeschoben oder mit denen ich mich nur flüchtig befasst hatte. Der Landvermesser sprach von seinem Arbeitersein, von seinem Untergeordnetsein. Er ging davon aus, dass er sich in einem Anstellungsverhältnis zum Schloss befand. Es lag ihm nicht daran aufzusteigen, etwas zu gewinnen, was außerhalb seiner Klasse lag. Er wollte nur in seiner Tätigkeit anerkannt werden. Indem er sich nicht gegen das System wandte, das ihn zum Dienenden und den Arbeitverteiler zum Alleinherrschenden machte, sondern nur gewürdigt werden wollte, als der, der er war, erinnerte er daran, wie sehr unser einer ständig dem Zwang der Genügsamkeit ausgesetzt war und wie viele es gab, die ohne allen Zuspruch die Situation, in der sie sich befanden, aus Selbsterhaltungstrieb auch noch verteidigten. Oft war zu hören gewesen, aus Angst, dass Widerspruch, Auflehnung, Streik ihnen den Broterwerb nehmen würden, sie hätten dankbar zu sein für die Arbeit, die der Besitzer der Fabrik, der Werkstatt ihnen gab. Ihr ganzes Bewusstsein war davon geformt, dass sie nie ankommen konnten gegen die Übermacht, dass sie immer unten zu sein hatten, getreten, gekuscht, dass es nie recht, sondern stets nur den Tritt für sie gab, wenn sie aufmuckten. Wir verurteilten die Hinnahme eines solchen Zustands, doch wenig nur hatten wir tun können, um uns davon loszusagen. Von dieser Geschlagenheit und dem gleichzeitig verbreiteten Wahn, dass wir durch Gnade unser Auskommen fanden, ging Kafkas Buch aus. Und es beunruhigte, bedrängte den Lesenden, weil er die Gesamtheit unserer Probleme aktualisiert sah. Wir konnten uns wohl auf unsere politischen Maßnahmen berufen, konnten von Perspektiven sprechen, die uns aus der Gefangenschaft herausführen würden. Und doch empfanden wir die gleiche Beengung, in der sich der Landvermesser befand. Wir konnten dem Verfasser des Buchs vorhalten, dass er nicht bestimmter ausgesprochen hatte, wer in diesem Schloss lebte, wer es war, der dort seine Vollkommenheit pflegte. Wir konnten ihn kritisieren, dass er unsere Beherrscher in ein mystisches, fast religiöses Dunkel hüllte. Alles die Tagesordnungspunkte der Kritik der sozialistischen Realisten. Dass er das Innere des Schlosses nicht bloßlegte und nicht die Vorbereitungen zu dessen Sturz zeigte. Doch waren diese Einwände, die ich früher, wie mir jetzt einfiel, gehört hatte, bedeutungslos. Denn das Prinzip, das er beschrieb, war einsichtig genug und rief gerade durch die Konsequenz der Darstellungsweise eine noch stärkere innere Beteiligung hervor. Das Schloss war ja schäbig, brüchig, altertümlich. Es besaß nichts Imposantes, hatte keine Befestigungen, wäre eigentlich leicht einzunehmen. Und die Beamten, wenn sie sich mal zeigten, waren schwächliche, vergrämte, hinfällige Leute. Ebenso hatte sich uns das Gebäude des Kapitalismus gezeigt. Dem Untergang nahe, verschroben und verachtenswert und stand doch weiter da. Seine kleinen bösen Schläge, seine Betrügereien, seine Gemeinheiten austeilend und in Schach halten mit seinen windigen Boten, Zöllnern und Torwächtern. In der Realismusdebatte war Kafka als dekadent abgefertigt worden. Doch damit hatte man sich verschlossen vor seinem gesteigerten Wirklichkeitsbild, in dem der Mangel an Aufruhr, das emsige Kreisen um Nichtigkeiten, das schauerliche Fehlen von Einsichten uns vor die Frage stellten, warum wir denn selbst immer noch nicht eingegriffen hatten, um die Missstände ein für alle Mal zu beseitigen. Je tiefer ich eindrang in dieses Buch, desto mehr wurde angerührt von der Welt, in der wir lebten. Es handelte sich hierher nicht nur um die Beziehungslosigkeit zur Arbeit, sondern um das gesamte Verhältnis, in dem wir zur überall tätigen Übermacht standen. Ebenso wenig, wie wir einzuwirken vermochten auf das Vorhaben der Konzerne und Monopole, hatten wir erkannt, wie sich die Transaktionen des Warentauschs brutalisierten, wie zur Ausbeutung der Raubmord hinzukam. Wir waren auch in unseren politischen Zellen immer noch näher der Unwissenheit, die für das Dorf galt, als dem Zustand der Erkenntnis, den uns die Gesellschaftswissenschaft versprach. Nie hatten meine Eltern, meine Freunde selbst ihren Platz wählen können. Wir mussten uns versetzen lassen, so wie es gerade kam, noch froh darüber, dass wir überhaupt untergebracht wurden. Ich sah vor mir meine Mutter, gekrümmt, im Sofa sitzend, ihre Hüften, ihr Rücken rheumatisch, nach dem jahrelangen Stehen auf dem Steinfußboden der Fabrik. Ich sah Coppys Mutter, die geschwollenen Füße in der Wasserschüssel. Ich sah meinen Vater in den Dämpfen des Textilwerks, sah ihn in der Küche in Warnsdorf mit entblößtem Oberkörper, sich die blau-violetten roten Farbflecken aus der Handdruckerei abschrubben, so wie er abends in Bremen die Haut von Teerspritzern von Metallstaub gereinigt hatte. Und sie alle, die ich kannte, glichen diesen Menschen im Dorf. Immer zu vielen zusammengedrängt in einem Raum. Frauen, Männer, Kinder, hier einer schlafend, die Decke über dem Kopf gezogen, andere am Tisch sitzend, sich waschend am Trog. Alles ging vor sich im gleichen Raum. Da wurde ein Gespräch geführt, dort beugte sich einer, die Hände an den Schläfen über ein Buch, und wer über 40 war, war schon invalidisiert. Die Alten hockten wie Abfall in einer Ecke. Die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, allein zu sein mit einem Menschen, gab es nicht. Die Begegnung mit einer Frau fand hinter einem Schanktisch statt, auf dem Fußboden, zwischen Bierpfützen, und selbst Frieda, die Gefährtin des Landvermessers, mit der es immerhin noch was Besonderes auf sich hatte, da sie die Geliebte eines Schlossbeamten gewesen war, war dünn, kränklich, hatte gelbliche Haut, schütteres Haar. Alles, was sonst in der Literatur, im Film angeboten wurde von geschlechtlichen Verlockungen, von Intimität, war für uns undenkbar. Was Kafka geschrieben hatte, war ein Proletarierroman. Ästhetik des Widerstands. Wie viele Titel, die mit einem Genitiv konstruiert sind, ist auch dieser Titel zweideutig. Nicht wahr? Auf der einen Seite ist es eben die Ästhetik, die im Zeichen des Widerstands steht, eine Auseinandersetzung mit Kunst, die im Zeichen des Widerstands steht. Das ist das, was ich jetzt gesagt habe. Und gleichzeitig ist es ein Widerstand, also ein politischer Widerstand, der im Zeichen von Ästhetik steht. Das ist die andere Seite des Titels, die andere Möglichkeit, diese Genitivkonstruktion zu verstehen. Das heißt, Weiß fasst die Wirklichkeit, also die von ihm dargestellte zeitgenössische Wirklichkeit der 30er Jahre, in diesem Sinne ästhetisch auf. Die Wirklichkeit wird ihm zum Bild, das er so darstellt und unter demselben Gesichtswinkel untersucht wie die Bilder der Kunst. In Klammern, das geht ja teilweise ineinander über. Wenn ihr da am Schluss jetzt dieser Kafka-Stelle, da weiß man gar nicht mehr, wo er aufhört, über ja, seine Klasse, seine Bekannte, seine Freunde zu reden und wo er anfängt, wieder über Kafka zu reden, an der Stelle, wo es um die Geliebten geht. Erst da, wo der Name Frieda fällt, ist klar, aha, jetzt redet er also wieder über das Schloss. Aber wo das genau anfängt, ist gar nicht deutlich. Das heißt, so wie Weiß die Bilder der Kunst der mit zeitgenössischer Wirklichkeit auflädt und alles, was diese Aufladung nicht ermöglicht, rücksichtslos entkanonisiert, also aus dem Kanon der Kunst rausschmeißt, lässt er die von ihm aufgerufene Wirklichkeit ästhetisch auf. Und so endet das Kafka-Kapitel mit den Worten: Nicht nur das Schloss, sondern auch das, was sich auf unserer eigenen Ebene abspielte, besaß eine Kraft von jener Art, in der real Erlebtes übergeht in die Bilder des Traums. Der Wirklichkeitsbegriff, der den Bildern der Kunst und dem Bild der historischen Wirklichkeit gemeinsam ist, ist die Wirklichkeit des Traums. Das Reenactment der Geschichte heißt, diese Geschichte zu träumen, träumend nachzuerleben und eben auf diese Weise in etwas zu verwandeln, das der Kunst ähnlich ist. In der Fülle der Details, aber auch in der Empfindungs- und Ausweglosigkeit, die Träumen eigen ist. In einer Diskussion über den Erzähler bei Dante heißt es, Heilmann hatte darauf geantwortet, dass diese Empfindungslosigkeit vielleicht die gleiche sei, die wir von Träumen kennen und die es uns überhaupt erst ermöglicht, das Geschaute zu durchleben. Und in dem Brief an Unbekannt, den eben derselbe Heilmann aus der Todeszelle in Plötzensee schreibt, heißt es: Weißt du noch, wie wir früher diese Gedankenübungen betrieben haben? Meist gingen wir von einem Traum aus, gelangten zu Visionen, die alles bisherige überflügelten. Ehe ich wieder auf das andere zurückkomme, das noch zu sagen ist, will ich mich kurz mit diesem spröden und zugleich ausdruckskräftigsten Stoff befassen, der zu uns gehört. Wie viel ist darüber geschrieben worden? Doch haltbar bleibt eigentlich nur, was aus diesen Visionen heraus geschrieben worden ist. Zum Beispiel von Hölderlin, von Rambo. Wir sprachen über das Sehen im Traum, fragten uns, wie in der vollkommenen Dunkelheit Farben von solcher Leuchtkraft in uns entstehen können. Sie werden hervorgebracht von unserem Wissen um das Licht. Das Wissen sieht. Lichtreize sind nicht mehr vorhanden, werden nur erinnert. Wir stellten fest, dass es im Traum diese frühesten Bilder gibt, scharf und genau in jeder Einzelheit. Der ungeheure Detailreichtum der weißen Beschreibungen, die nicht endenden Aufzählungen, die epische Breite, mit der er sich einzelnen Szenen widmet, die auf den ersten Blick mit der politischen Intention des Buchs nichts zu tun zu haben scheinen. All das deutet in diese Richtung, dass die rasend bewegte zeitgenössische Wirklichkeit wie ein Gemälde vor ihm liegt, das er in größter Ruhe durchforscht und analysiert. Das heißt, Widerstand im strengen Wortsinn, Widerstand im Sinn von Gegenwehr, Widerstand als Selbstzweck ohne die Hoffnung, dass die sich zur Wehr setzenden Kräfte sich als die stärkeren erweisen würde, enthält ein fundamental ästhetisches Moment. Dem Widerstand ohne Hoffnung bleibt keine andere Möglichkeit, als die Wirklichkeit ins Bild zu verwandeln, als den linearen, Sieg oder Untergang entgegeneilenden Gang der Geschichte quer zu durchbrechen und in geschichtsphilosophischer Genügsamkeit die Vieldeutigkeit und Vielstimmigkeit des einzelnen Moments zur Darstellung zu bringen. Widerstand in diesem Sinne bedeutet, die Zeit anzuhalten. Im Grunde macht Weiß das, was Walter Benjamin in seinem letzten Text über den Begriff der Geschichte seinen Leserinnen nahelegt, wenn er ihnen den Engel der Geschichte beschreibt, der auf die heillos zertrümmerte Vergangenheit blickt und sie zu einem Bild zusammenzufügen versucht, das allen Aspekten der Situation, allen Personen und allen Beteiligten gerecht wird und der doch daran scheitert, weil er vom Sturm des Fortschritts, das heißt vom Sturm einer linear organisierten Geschichtserzählung, fortgerissen wird. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und der so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Weiß macht das, was der Engel der Geschichte macht. Aber er macht es ohne die religiöse Perspektive, durch die Benjamin hier und in anderen Thesen dieses letzten Werks sich noch eine geschichtsphilosophische Ausflucht offenhält. Denn die Bilder, die Benjamins gegen den Fortschritt sich wendender Engel der Geschichte produziert, sammeln sich in all ihrer Lückenhaftigkeit doch um die Idee des messianischen Einbruchs, der von der Logik des geschichtlichen Fortschritts nicht gedeckt ist, der aber als unbeweisbarer, unratifizierbarer Gnadenakt zuletzt zu einer Erlösung der Geschichte führen könnte. Unabhängig von der Frage, wie gut Weiß Benjamin bekannt hat, in Klammern in den 9000 Seiten Notizbüchern, die Weiß parallel zur Ästhetik des Widerstands verfasst hat, taucht der Name Benjamins kein einziges Mal auf, was völlig irritierend ist, da er eigentlich alles kannte. Diesen Glauben kann er nicht teilen. Sein Begriff des Widerstands hängt deswegen in der Luft. Er hat keinen Grund, kein Fundament außer sich selbst. Er ist Selbstzweck und findet sein Glück in sich selbst. Denn dies bleibt ja übrig, wenn man dem Widerstand jedes realistische Ziel, dem er zuarbeitet, fortnimmt. Und wenn man aus ihm sogar noch die Vorstellung eines religiösen Gnadenaktes entfernt, in dessen Zeichen er steht. Was dann noch bleibt, ist allein, dass der Widerstand gegen das falsche Leben ohne Aussicht auf Erfüllung die Erfüllung in sich selbst findet. Dass es sich also all diejenigen, die Widerstand leisten, nicht allein mit Mühe, Vergeblichkeit und Resignation zu tun haben, sondern auch mit einem Glück. Was ist das für ein Glück? Es kann sich nun das Glück handeln, das in der Produktion der Bilder selbst zu suchen ist. Weiß glaubt nicht an den Fortschritt, er glaubt nicht ans Messianische, allen Versuchen, das Fundament des Widerstands irgendwo anders als in der Gegenwart selbst zu legen, erteilt er eine Absage. Die Ästhetik des Widerstands fragt also danach, wie Widerstand unter den Bedingungen der Resignation aufrechtzuerhalten ist. Genau hierin liegt für mich die Aktualität der Ästhetik des Widerstands. Genau aus diesem Grund empfinde ich sie als ein mögliches Buch der Stunde. Was Widerstand in einer Situation bedeuten kann, die wenig Anlass zur Hoffnung gibt, wie darin zu verfahren sei, ohne sich zynisch oder resigniert aufzugeben, kann man von Weiß lernen. Man kann durch die Lektüre der Ästhetik des Widerstands eine verantwortbare Position in den gegenwärtigen Entwicklungen erlernen. Das betrifft zunächst den politischen Gehalt des Romans. Wenn es eine politische Botschaft in der Ästhetik des Widerstands gibt, die man sich auch jetzt zu eigen machen kann, dann läuft sie darauf hinaus, dass der Faschismus siegen konnte, weil es den ihm entgegenstehenden Kräften nicht gelang, sich miteinander zu verbünden. Es ist die innere Zerfallenheit der Linken, es ist die Kluft, die zwischen den Bürgerlichen, die das System erhalten, und den Kommunisten, die es beseitigen wollten, verlief und die hätte übersprungen werden müssen im Angesicht des gemeinsamen Feindes. Es ist aber auch die von Macht- und Flügelkämpfen geprägte, infinitesimale Selbstauflösung der systemkritischen Linken, die die eigenen Genossen in die Lager verfrachtete, anstatt sich zum Kampf gegen den europäischen Faschismus zu sammeln. Dass der Roman damit endet, dass es die innere Zerrissenheit der Aufbegehrenden ist, die die Beseitigung der Unterdrückung verhindert, haben wir schon gehört. In dem langen, ebenfalls traumartig inszenierten Gespräch zwischen dem Erzähler und seinem Vater, das einen großen Teil des ersten Bandes einnimmt, heißt es: Mit den Versuchen zur Festigung einer Aktionseinheit verschärfte sich auch wieder der Meinungsstreit zwischen den Parteien und innerhalb der Fraktionen. Dabei wollte die Einheitsfront nicht Gegensätze übertünchen, überbrücken, sondern nur Einigung in einem einzigen, notwendigen, vernunftbedingten Punkt finden. Nur hier wurde zum Zusammengehen aufgerufen. Im Übrigen lag das Feld nach wie vor für die ideologischen Auseinandersetzungen offen. Die Massen wären dazu auch bereit gewesen. Zwischen den Parteiführungen aber prallten die extremen Meinungsverschiedenheiten aufeinander und auch in sich splitterten sie sich wieder zu Antagonismen auf. Es war nicht nur die Haltung der Sozialdemokratischen Partei, die, nur weil die Aufforderung zur Einheit vor der Putschbewegung, der Gefahr der Militärdiktatur, später des aufkommenden Faschismus von den Kommunisten ausging, jede Annäherung unmöglich machte, sondern auch der Radikalismus der Linken, die an der revolutionären Offensive festhielten und jedes Zusammengehen mit der Sozialdemokratie als Ausdruck von Opportunismus ablehnten. Auch die Sozialdemokraten kämpften auf ihre Art um die Einheit. Und sie verstanden darunter den Zerrkampf nach rechts. Dabei wurden wir, die in der Mitte zwischen ihnen und den Kommunisten standen, einer Zerreißprobe ausgesetzt, bis im Dezember 20 die eine Hälfte sich absetzte zur kommunistischen Partei und die andere der Mutterpartei anheimfiel. Links stand nun, sagte er, der Vater, das bewusste sozialistische Proletariat und rechts sammelte sich, was an Kleinbürgertum an den Mittelständen haften blieb. Und warum, fragte ich noch einmal, und dies war am Morgen des nächsten Tags, hast du dich nicht der kommunistischen Partei angeschlossen? Mein Vater stand unterm Fenster, das Licht lag weißlich grau auf der linken Hälfte seines Gesichts, hob die wuchtigen Knochenwölbungen überm Auge hervor und ließ die Augenbraue, das stoppelige Haar aufleuchten. Ein schwerer Schatten lag in der Schläfenvertiefung und der Mulde zwischen Jochbogen und Unterkiefer. Die rechte Gesichtsseite war schwarz, durchbrochen nur von kleinen, glimmenden Flecken im Auge. Weil ich die Eintrittsbedingungen nun doch nicht mehr zu erfüllen vermochte, antwortete er. Es machten sich hier Grundsätze geltend, denen ich mich nicht unterstellen, für die ich nicht die verlangte absolute Opferbereitschaft aufbringen konnte. Ein darwinistisches Prinzip trat zutage, das ich nicht billigte. Eine Auswahl der Stärksten, eine Verachtung der Abweichenden, der Außenseiter. Dies war nicht mit meinen Anschauungen in Übereinstimmung zu bringen. Ich konnte meine Zweifel damals noch nicht präzisieren, sagte er, doch stieß es mich ab, wie im fortwährenden Zwist eine Führungsgruppe die andere ersetzte und wie mit einer Terminologie, die die sozialdemokratische an Gehässigkeit übertraf, die aktivsten, die ergebensten Kräfte, ohne die es die Partei und die Internationale nicht gegeben hätte, plötzlich, weil sie nicht die jeweils richtige Linie vertraten, von ihren eigenen als Sektierer, als Abtrünnige verstoßen wurden. Der Faschismus war für uns die offene Diktatur des Finanzkapitals, war Waffe der reaktionärsten Kräfte im Dienste ihres Interesses, Europa neu aufzuteilen. Diese Formel aber, sagte mein Vater, erklärte noch nicht, warum schon im Jahr 30 ein großer Teil der Arbeiterklasse den Nationalsozialisten seine Stimme gab und warum die Zahl der Wähler des Faschismus zu den 17 Millionen im Frühjahr 33 anwachsen konnte. Es genüge nicht, sagte er, allein die Krisenjahre, die Splitterung der Arbeiterklasse dafür verantwortlich zu machen. Es müsse nach den wahren Gründen gesucht werden, die die Einigung nicht zustande kommen ließen. Es zeigten sich immer nur taktische Rivalitäten und diese verbargen die tieferen Beweggründe zur Entscheidungslosigkeit oder zur katastrophalen Fehleinschätzung der Lage. Die kommunistischen Parteiführer hielten auch nach der Machtergreifung der Faschisten daran fest, dass die Sozialdemokratie aufgrund ihrer ständigen Versuche, zu einem Ausgleich mit der bürgerlichen Mitte zu gelangen, als der Hauptfeind anzusehen war. Mit der These vom Sozialfaschismus waren keine gemeinsamen Kampfaktionen zu erreichen. Noch bei den Reichstagswahlen im März 33 hätten Kommunisten und Sozialdemokraten, wären sie zum Umdenken fähig gewesen, eine proletarische Front von 12 Millionen mobilisieren können. Es war die vollkommen ungenügende Bündnisfähigkeit aller dem Unheil entgegenstehenden Kräfte, die ihm den Weg geebnet und den eigenen Untergang herbeigeführt. Was ich in Chemnitz in den letzten Monaten erlebt habe, zeigt auf seine Weise ebenso diese beiden Komplementäraspekte. Was ich in einer, wie ich meine, symptomatischen, also über Chemnitz und Ostdeutschland hinausweisenden Weise zeigt, ist ein Erstarken einer rechten Bewegung, die in geradezu unheimlicher Weise zu Bündnissen in der Lage ist und nicht den geringsten Anstoß daran zu nehmen scheint, ganz heterogene Positionen ins eigene politische Profil aufzunehmen. Ihr gegenüber steht auf der anderen Seite eine bunt gemischte Opposition, die so damit beschäftigt ist, sich voneinander abzugrenzen, dass sie bei all dem Beharren auf kleine Differenzen die eine große Differenz, von der die politischen Geschehnisse bestimmt sind, verloren zu gehen. Ich möchte die Gefahr, die sich hier abzeichnet, an zwei kleinen Texten verdeutlichen, die ich schon vor einiger Zeit geschrieben habe. Der erste befasst sich mit einem Aufmarsch der Nationalsozialistischen Partei, der Dritte Weg, am 1. Mai 2018 in Chemnitz. Der zweite schildert die Stimmung, die am Abend des 27. August letzten Jahres in der Stadt herrschte. Die zahlenmäßigen Kräfteverhältnisse haben sich in den drei dazwischenliegenden Monaten verändert. Am Grundgefühl aber, dass sich hier zwei gesellschaftliche Gruppen mit einem anderen Organisationsgrad und einem vollkommen verschiedenen Machtanspruch einander gegenüberstehen, hat es nichts geändert. Schön sieht das aus. Und ich habe mich sehr über die Stimmung in der Stadt und den großen Zulauf bei den diversen Gegenveranstaltungen gefreut. Aber es war nicht zu übersehen, dass sich die Linke im weitesten Sinne, es handelte sich um ein breites Bündnis verschiedener Akteure, trotz zahlenmäßiger Überlegenheit in der Defensive befindet. Die antikapitalistische Systemkritik kommt von rechts. Wir reagieren darauf durch Gegeninitiativen und werden dadurch, ob wir das nun wollen oder nicht, zu Verteidigern des Bestehenden. Das System ist am Ende, wir sind die Wende, wurde wieder und wieder vom Dritten Weg skandiert. Das klingt anders als die immer wiederkehrenden Aufrufe zu einer Solidarität, die nie groß genug ist, um wirklich etwas zu verändern. Diese linke Parosieverzögerung, durch die wir die Zukunft vor uns hertreiben, die wir vielleicht gar nicht mehr wollen, weil das Bestehende doch irgendwie okay ist. Dass verlieh den Gegenveranstaltungen, bunt, laut und fröhlich, wie sie waren, dann doch auch etwas drückend Gelähmtes, wenn man es mit dem nationalsozialistischen Stoßtrupp ins B vergleicht, der sich im festen Vertrauen darauf, an der Spitze einer stetig wachsenden Bewegung zu stehen, seinen Weg durch die Stadt bahnte. Der rechte Zug war so aufgebaut, dass eine lose Uniformierte mit roten T-Shirts und in der ersten Reihe Landsknechtstrommeln ausgestattete Elite den Anfang bildete. Junge Männer zumeist, auf den T-Shirts waren Kämpfer, dazu Begriffe wie Heimat, Familie und Tradition zu sehen. Dahinter das Fußvolk, eine Mischung, die mich aufgrund ihrer repräsentativen Normalität erschreckt hat. Glatzen habe ich unter ihnen nicht gesehen, überhaupt hielt sich die militante Klientel im Hintergrund. Nein, es waren Bürger bis zur alternativ angehauchten Kleinfamilie und dem langhaarigen Silberrücken, dem bloß der Joint fehlte. Und es waren die, von denen die Linke träumt, denen sie aber offenbar nichts mehr zu bieten hat. Arbeiter, kleine Angestellte, Arbeitslose, viele, die aufgegeben wurden oder sich aufgegeben fühlen und nun die Chance angeboten bekommen, Teil einer Bewegung zu sein, die alles zu verändern verspricht und ein System, das sie aussortiert hat und mit ihnen nicht mehr rechnete, in Bälde wegzufegen behauptet. Ich weiß nicht, wie die Stimmung Anfang der 1930er Jahre war, als Arbeiter massenweise aus der SPD und KPD austraten und in die NSDAP eintraten. Aber irgendwie stelle ich sie mir ähnlich vor. Und eben diese Diffusion, diese schleichende Völkerwanderung von links nach rechts zeigt sich auch auf der ideologischen Ebene. Arbeiterkampftag nennt der Dritte Weg den 1. Mai. Und in den Verlautbarungen, die vom Lautsprecherwagen tönten, war davon die Rede, dass es der Kapitalismus sei, der eben die Länder verheert, aus denen die Menschen zu uns fliehen. Die klassische linke Imperialismuskritik. Diese Offenheit nach links, die Überläufer werden gefeiert, man bedient sich freizügig im Arsenal linker Theorie, dieses missionarisch-integrative, das so tut, als könnte es auf die Abgrenzungsrituale der Linken verzichten, ist das Beunruhigendste an dem, was da wächst. Und nun der Text zum 27. August. Die Ereignisse, die Chemnitz in den letzten Tagen zum Headliner gemacht haben, sind typisch und bringen mit schmerzhafter Deutlichkeit heraus, was in Sachsen, in Ost- und Gesamtdeutschland das Problem der kommenden Jahre sein wird. Das Erstarken der Rechten, die das, was von der linken Systemkritik übrig geblieben ist, unter nationalem Vorzeichen an sich reißt. Das zunehmende Desinteresse an demokratischen, argumentativ gestützten Aushandlungsprozessen, der Verlust des mit Recht oder Unrecht artikulierten Interesses an der Menschheit, an dessen Stelle die Verteidigung des Territoriums, der Besitzstände und des sozialen Status tritt. Das, was sich am Montagabend in der Chemnitzer Innenstadt zutrug, war furchterregend. Ein Bekannter hat es so formuliert: Ich bin kein guter Antifaschist. Als ich heute vor diesem beeindruckenden Haufen hasserfüllter Menschen stand, zitterten mir die Knie und ich habe mich woanders hingewünscht. Etelka Kobus hat voller Angst die Gegendemonstration verlassen. Aber das Ende des Nazi-Aufmarsches haben wir nicht mehr abgewartet. Ich wollte meine Tochter rausbringen und zu meinen zwei kleineren Kindern nach Hause. Die brauchen noch ihre Mutter, dachte ich. Ein Teilnehmer beschreibt minutiös die Hilflosigkeit der Polizei in dem Moment, als die Rechten die Gegendemonstration zu stürmen versuchten. Vor, hinter und neben mir regnet es Flaschen. Es pfeift, ein lauter Knall ist zu hören. Hinter mir brennt es blau und rot. Pyrotechnik. Ich brülle wieder, zurück in den Park, ohne und mit Megafon. Die ersten rennen los, einige wollen stehen bleiben. Wir drängen sie gemeinsam zurück Richtung Park. Ich bekomme einen Schlag in den Rücken, drehe mich um, sehe nur eine Polizei hin. Seid ihr bescheuert? Bewegt euch doch mal. Wir machen so schnell wir können. Der Polizist senkt den Arm. Jetzt mach doch mal hin. Eine riesige, kompakte Masse stand am Marxkopf in der Brückenstraße, ruhig, diszipliniert, bereit zum Zuschlagen. Fahnen des Dritten Wegs, Banner mit Parolen gegen Faschismus von links, andere, auf denen stand, wir sind bunt, bis das Blut spritzt, dazwischen der Hitlergruß, ständige Reden, von denen allerdings auf der anderen Seite nicht viel zu verstehen. Und wir? Naja, wie es halt so ist. Ein bunter Haufen von Individualisten, ein wenig verspielt, träge, im Zweifel ängstlich, auf dem Döner herumkauend, wartend und schwatzend mit alten Bekannten. Als die Rechten durchzubrechen versuchten, waren es allein die Autonomen, die ruhig blieben, sich sammelten und vorbereiteten. Ich fand das nicht sympathisch, aber beruhigend. Die Kräfteverhältnisse waren so klar, so eindeutig. Es war kein Mob da drüben, der Hetzjagden veranstaltet. Kein unorganisierter, barbarischer Verhaufen. Das sind ja auch Beruhigungsvokabeln. Der in der angeheizten Stimmung eines Moments wie nach einem verlorenen Fußballspiel Jagd auf seine Feinde macht. Das war eine Macht, eine Struktur, die das bisschen Gegenmacht, das sich in krasser Unterzahl und schlecht organisiert vor ihnen aufgebaut hatte, einfach weghusten würde, wie der böse Wolf die Häuschen der kleinen Schweinchen. Das ist das Ende des Textes, den ich damals geschrieben habe. Es gibt spezifisch ostdeutsche Gründe dafür, dass die neue Rechte so einen ungeheuren Aufschwung erfährt. Das, was in West und Ost zur Erklärung dieses Phänomens vorgebracht wurde, muss dabei zusammengenommen und in gewisser Weise addiert werden, um die Sachlage zu verstehen. Denn was im Moment sich gegenseitig verstärkend miteinander kollidiert, sind auf der einen Seite die Altlasten der DDR, wie die durch die Euphorie der Wiedervereinigung nur vorübergehend unterdrückte Ablehnung des Westens, der tendenziell damals wie heute als unmoralisch und dekadent wahrgenommen wird. Es ist darüber hinaus ein in den letzten Jahren der DDR sich immer stärker ausprägender Rechtsextremismus, der sich gegenüber dem sozialistischen Regime als Emanzipationsbewegung versteht, verstand und dies auch heute wieder tut. Es ist weiter die Erfahrung eines innerlich zerfallenden, untergehenden Systems, die auch für gegenwärtige Zerfallstendenzen sensibilisiert und der Wahrnehmung der Krisenhaftigkeit des gegenwärtigen Kapitalismus eine größere Anschaulichkeit verleiht. Aber es sind auf der anderen Seite eben auch, in diese Richtung laufen vor allem die ostdeutschen Selbstauskünfte, die traumatischen Demütigungserfahrungen der Nachwendezeit, in denen sich ökonomische und psychologische Aspekte auf das Engste miteinander verbinden. So fanden in den Jahren 1990 bis 1995 in Ostdeutschland über 1000 Aufstände gegen Betriebsschließungen statt. Kein einziger war erfolgreich. Alle Versuche, die betroffenen Produktionsstandorte zu retten, indem sie nicht verkauft, sondern etwa in genossenschaftliches Eigentum überführt worden wären, scheiterten. Das hat nicht nur Existenzen für geraume Zeit und in vielen Fällen dauerhaft ruiniert, sondern verbindet sich vor allem mit einer Erfahrung mangelnder Anerkennung, der Missachtung und der Wertlosigkeit. Die Enteignungsprozesse haben immer zugleich auf einer ökonomischen und auf einer symbolischen Ebene stattgefunden. In Leipzig gehören 93% der Altbauten und 60% der Neubauten jetzt westlichen Eigentümern. Das ist ein ökonomisches Datum, aber es drückt sich darin auch eine Entwürdigung aus, die auch dann empfunden wird, wenn die Enteignung keine ökonomischen Folgen für die eigene Existenz hat. Eine weitere Rolle spielt der kulturelle Abstieg des Industriearbeiters, der in Ostdeutschland vom ideologischen Zentralgestirn des sozialistischen Staates zum peinlichen Rest herabgestuft wurde, der von der sich digitalisierenden Wissensgesellschaft Nolens-Volens mitgeschleppt wird. In dieser Breitflächigkeit und in dieser Raschheit hat es im Westen so nicht stattgefunden. Die Wiedervereinigung war eben nicht bloß ein asymmetrischer Anschluss an den westlichen Teil Deutschlands, sondern an einen Kapitalismus, der sich im Zeichen des neoliberalen Paradigmenwechsels mit großer Geschwindigkeit internationalisierte und alle sozialstaatlichen Sicherungssysteme, die es im Westen und Osten gab, zerrüttet hat. Das heißt, es gab und gibt sehr bestimmte, sehr spezifische Enttäuschungserfahrungen. Die Tendenz nach rechts, also in die Richtung eines rechten, nationalen Antikapitalismus, haben diese Erfahrungen aber wahrscheinlich noch durch etwas anderes und sehr Grundsätzliches erhalten. Und hier komme ich auf den ersten Anlass dieses Vortrags zu sprechen. Die Gattungsperspektive verdüstert sich. was Kommunismus und Kapitalismus miteinander verband, Traum und Versprechen eines menschlichen Fortschritts im Ganzen, Wohlstand für alle oder klassenlose Gesellschaft, je nachdem, erscheint mehr und mehr als haltloser Wunschtraum der Aufklärung. Er wird brüchig und zerfällt vor unseren Augen. Die Zeichen der Krise sind unübersehbar. Ökologisch, politisch, militärisch schießen Bedrohungsszenarien aus dem Boden, die abzuwenden kaum mehr die Zeit und die Kraft bleibt. Dieses Gefühl bildet das überaus robuste Fundament der neuen Rechten. Dabei scheint auch dort, wo sie nicht thematisch ist, die Klimadiskussion eine wichtige Rolle zu spielen. In dem Maße nämlich, in dem auch nur die Möglichkeit sich abzeichnet, dass sich die Folgen der mutmaßlich von uns erzeugten Erderwärmung nicht mehr kontrollieren lassen und wir in den nächsten 200 bis 300 Jahren unserem evolutionären Aussterben entgegensehen können, verdichtet sich die Ahnung, dass alle Träume, die die Menschheit als Ganzes betreffen, ausgeträumt sind. Und was dann? In seinem gerade erschienenen terrestrischen Manifest formuliert es Bruno Latour mit aller Deutlichkeit. Dann geht es darum, zu verteidigen, was man hat, und das, solange es geht. Dann geht es um die Sicherung von Territorien und Privilegien gegen all diejenigen, die sie uns mutmaßlich wegnehmen wollen. Die universelle Conditio Humana, eine Universalität allerdings, die völlig pervers und zugleich die einzige ist, über die wir noch verfügen, jetzt, da die frühere, die der Globalisierung, vom Horizont zu verschwinden scheint. Die neue Universalität ist das Empfinden, das einem der Boden unter den Füßen wegsackt. Ob sie ausreicht, sich zu verständigen und künftigen Kriegen um die Aneignung des Raums vorzubeugen? Vermutlich nicht. Aber es ist unser einziger Ausweg, gemeinsam herauszufinden, welches Territorium bewohnbar ist und mit wem wir es teilen wollen. Die andere Alternative ist, so zu tun, als sei nichts und weiter, hinter einer Mauer verschanzt, in den Tag hinein vom American Way of Life zu träumen, obgleich man weiß, dass die bald 9 oder 10 Milliarden Menschen nichts davon haben werden. Hitler sagt sehr viel kürzer in Heiner Müllers Germania 3, gegen die Lebenslüge des Kommunismus, keiner oder alle, die einfache und volkstümliche Wahrheit, für alle reicht es nicht. Auf seiner Internetseite übersetzt das der dritte Weg in die Formel erst wir und dann die anderen. Deswegen Sozialismus, aber eben ein nationaler, der in der allgemeinen Krise rettet, was zu retten ist, auf den Trümmern Europas die Diktatur des richtigen Lebens errichtet und auf den Rest der Welt scheißt. Allerdings ist die Verteidigung des Territoriums keineswegs eine Spezialität der Rechten. Es bestimmt vielmehr zunehmend das Verhalten der meisten. Die Koexistenz des schwer zu Vereinbarenden, ohne Angst verschieden sein, wie Adorno das nannte, all das, was Gesellschaft in einem emphatischen Sinn ausmacht, erodiert. Ausgrenzung und Abschottung, Zollgrenzen, der Vorrang nationaler und territorialer Interessen, Gated Communities, Privatschulen und SUVs, Ghettoisierung und soziale Segregation bestimmen die aktuell ablaufende gesellschaftliche Dynamik. Auch bei denen, die davon frei zu sein glauben. Für alle reicht es nicht. Im Grunde denken das ja schon fast alle, auch wenn sie es nicht immer zugeben. Diese Gattungsperspektive umgibt auch bei Peter Weiß das Erzählte. Weniger handgreiflich als in unserem global sehr viel bedrohlicheren Fall. Dennoch aber ist die Einsicht, dass jeder Fortschritt, jede Verbesserung der menschlichen Lebensverhältnisse nichts als gestundete Zeit ist, die den Weg vom Nichts zum Nichts für eine Weile abgerungen wird, von Anfang an gegenwärtig. Der Roman ist grundiert von einer naturgeschichtlichen Perspektive, die alle historischen Kämpfe relativiert und die Annahme, dass wahrscheinlich keiner dieser Kämpfe gewonnen werden wird, in der Einsicht abstützt, dass auch das, was gewonnen werden könnte, auf Dauer zugrunde geht. Bereits der Anfang der Ästhetik des Widerstands, die berühmte Beschreibung des Pergamonaltars, steht in diesem Zeichen. Ich lese diesen Anfang einmal vor und projiziere die Stelle, auf die es mir ankommt. Rings um uns hoben sich die Leiber aus dem Stein, zusammengedrängt zu Gruppen, ineinander verschlungen oder zu Fragmenten zersprengt, mit einem Torso, einem aufgestützten Arm, einer geborstenen Hüfte, einem verschorften Brocken ihre Gestalt andeutend, immer in den Gebärden des Kampfs, ausweichend, zurückschnellend, angreifend, sich deckend, hochgestreckt oder gekrümmt, hier und da ausgelöscht, doch noch mit einem freistehenden, vorgestemmten Fuß, einem gedrehten Rücken, der Kontur einer Wade, eingespannt in eine einzige gemeinsame Bewegung. Ein riesiges Ringen, auftauchend aus der grauen Wand, sich erinnernd an seine Vollendung, zurücksinkend zur Formlosigkeit. Eine Hand aus dem rauen Grund gestreckt, zum Griff bereit, über leere Fläche hin mit der Schulter verbunden, ein zerschundenes Gesicht mit klaffenden Rissen, weit geöffnetem Mund, leer starrenden Augen, umflossen von den Locken des Barts, der stürmische Faltenwurf eines Gewands, alles nah seinem verwitterten Ende und nah seinem Ursprung. Weiß schildert hier das Relief des Pergamonaltars als ein dynamisches Geschehen. Der Erzähler beschränkt sich nicht darauf, wiederzugeben, was ist bzw. was er sieht. Unter seinem Blick scheinen die Gestalten vielmehr zu entstehen. Sie scheinen sich langsam aus dem Stein herauszubilden, aber auch in ihn zurückzusinken. Die für mich wichtigste Formulierung innerhalb des Satzgefüges, das ich gerade zitiert habe, ist: alles nah seinem verwitterten Ende und nah seinem Ursprung. Eine Perspektive deutet sich darin an, die alles, was im weiteren Verlauf des Romans dargestellt wird, alle Hoffnungen und alle Niederlagen, jedes Aufbegehren und alle Enttäuschungen in eine gewaltige Klammer setzt. Alle Entscheidung, alle Diskussion über den Fortschritt ist vorab in einer ganz grundsätzlichen Weise entschieden. Egal, was wir in der Zeit, die uns auf dieser Erde noch bleibt, anstellen werden, am Ende steht das, was am Anfang war. Tote, unbelebte Materie, die kosmische Erstarrung, in der, wie es ausgerechnet Friedrich Engels am Anfang der Dialektik der Natur formuliert hat, die erkaltete Erde schweigend ihre Bahn ziehen wird. Millionen Jahre mögen darüber vergehen. Hunderttausende von Geschlechtern geboren werden und sterben. Aber unerbittlich rückt die Zeit heran, wo die sich erschöpfende Sonnenwärme nicht mehr ausreicht, das von den Polen herandrängende Eis zu schmelzen, wo die sich mehr und mehr um den Äquator zusammendrängenden Menschen endlich auch dort nicht mehr Wärme genug zum Leben finden, wo nach und nach auch die letzte Spur organischen Lebens verschwindet und die Erde, ein erstorbener, erfrorener Ball wie der Mond, in tiefer Finsternis und in immer engeren Bahnen um die ebenfalls erstorbene Sonne kreist und endlich hineinfällt. Kann halt jetzt sein, dass es viel schneller geht. Neben vielem anderen ist die Beschreibung des Pergamonaltars auch dies, eine geschichtsphilosophische Abkürzung, ein naturgeschichtliches Sinnbild, in dem die Geschichte der Menschen, ja die ganze Geschichte der Menschen, die ganze Geschichte des Lebens als flüchtiges Intermezzo zwischen den Polen der anorganischen Unendlichkeit dargestellt wird. Alles nah seinem verwitterten Ende und nah seinem Ursprung. Als Parallelaktion möchte ich einen kleinen Film zeigen, den ich im November aufgenommen habe. Das auf ihm Gezeigte beschäftigt mich seit langer Zeit und nicht erst seit den Ereignissen der letzten Monate. Der Film ist nicht gut, und der Vergleich mit einem der Höhepunkte deutscher Prosa mag anmaßend erscheinen. Es geht mir aber bloß darum, das von Weiß Gesagte anschaulich zu machen und zu überlegen, was es heute bedeuten könnte. Und auch, wenn wir das alle kennen, möchte ich euch bitten, euch einmal gut 2 Minuten auf diesen Blick einzulassen. Normalerweise wird das Marx-Monument von vorn gezeigt. Mächtig ruht der überdimensionierte Granitkopf auf den aus dem Boden herausragenden Würfel, der ihn trägt, dahinter etwas seitlich versetzt von der Mitte des langgezogenen Hochhauses, das die gesamte Seite dieses Abschnitts der Straße einnimmt, befindet sich das weit über den Kopf hinausreichende Relief mit dem in mehreren Sprachen gehaltenen Schriftzug »Proletarier aller Länder vereinigt«. So kennt man diesen Kopf, so blickt er einen auf Postkarten an, so fixiert er einen, wenn man sich gegenüber im Stadtteilenpark aufhält. wo in den letzten Monaten die meisten Demonstrationen gegen die neue rechte Bewegung stattfanden, die sich unter dem Marx-Kopf versammelte und, wie schon einmal, aus Arbeitern und Angestellten einen Zustrom gewinnt, der sie zu einer mächtigen gesellschaftlichen Kraft werden lassen könnte. Aber der Marx-Kopf hat nicht nur diese imponierende und etwas einschüchternde Vorderseite. Anders als die Schriftzüge hinter ihm, die im Relief gehalten sind und die man deswegen nur von einer Seite aus betrachten kann, steht der Kopf frei im Raum. Man kann ihn von allen Seiten betrachten, man kann ihn umrunden und er erscheint in diesen Perspektiven keineswegs als derselbe. Der Film beginnt auf der Rückseite des Marx-Kopfes, begibt sich nach vorn in die gewohnte Perspektive, um dann wieder zum Ausgangspunkt zurückzugehen. In ähnlicher Form wie zu Beginn der Ästhetik des Widerstands sehen wir, wie dieser Kopf als Kopf, wie dieses Gesicht als Gesicht allmählich entsteht. Am Anfang ist das alles noch gar nicht da. Da wirkt das Monument wie ein Meteorit, wie ein vor Zeiten in die Stadtlandschaft gefallener Felsbrock. Wenn man sich dann nach vorn bewegt, in Richtung des überbreiten Prospekts, der von dem Felsbrocken gesäumt wird, dann schält das Gesicht sich langsam aus dem Stein heraus, dann entsteht Karl Marx, dann bildet sich all das, was wir mit dem Namen Karl Marx verbinden, aus der zerklüfteten und ungeordneten Naturerscheinung, dann erscheint die Geschichte als Geschichte von Klassenkämpfen samt dem Willen, diesen ewig und fast selbst schon als Natur erscheinenden Gang der Geschichte zu verändern und einen Zustand herzustellen, in dem es keine Klassen mehr geben würde, als etwas Dynamisches und letztlich wie eine Episode innerhalb eines größeren, sie umfassenden Prozesses. Und mit ihm sinkt diese Geschichte, diese Zivilisation in ihren Höhen und Tiefen, in ihrer Barbarei und kulturellen Verfeinerung wieder zurück in Natur, wenn wir uns weiter um den Kopf dieses aus dem Stein herausgehauenen Giganten herum bewegen, verwandelt sich zurück ins Felsmassiv, aus dem es sich einst für eine kurze Weile herauslöste. So ist dieser Kopf in gewisser Weise dann doch auch wie ein Relief, wie die Schriftzüge, die hinter ihm auf den meterhohen, die Fassade des Hochhauses entlanglaufenden Tafeln angebracht sind. Ein Relief, wie die Figuren, vor denen sich die jungen Arbeiter zu Beginn der Ästhetik des Widerstands befinden und die sie selbst aus der Vorgeschichte an sich zu reißen versuchen. Er ist Relief in dem Sinne, dass sie zur Skulptur, als Verkörperung des in sich selbst frei gewordenen, in sich ruhenden Menschen, wie es Hegel in seinen Vorlesungen über die Ästhetik beschreibt, nicht kommt. Dieser Marx, dieser den Platz vor ihm beherrschende Geistesriese, ist selbst ein Stück Natur. Er ist aus Natur, er geht in Natur zurück. Das Naturverhältnis macht sich im anti-idealistischen Erscheinungsbild des Monuments in geradezu aufdringlicher Weise geltend. Gleichzeitig ist es genau diese Natur, die seiner Erscheinung ihre besondere Vehemenz und Kraft verleiht. Die Kraft liegt ja nicht bloß im Geist, der die Gesichtszüge des politischen Denkers aus dem rohen Stein herausgetrieben hat. Sie liegt im Stein selbst, in der astronomischen Wucht, mit der dieser Felsbrocken in die Menschenwelt eingeschlagen zu haben scheint. Die Energien, die Marx bewegten und der er einen sprachlichen Ausdruck verlieh, sind die Energien der Natur selbst, deren vorderste Spitze und vehementester Ausläufer seine individuelle Person bildet. Von einer ideologischen Verklärung ist das insofern relativ frei, als die hier verherrlichte Gestalt sich eben dem Naturursprung nicht nur entringt, sondern am Ende in ihn zurücksehen. Dieser Blick ist es, der durch die immer düsterer werdenden Gattungsaussichten, für die prognostizierte Entwicklung des Weltklimas die treibende Kraft, jedoch mit sehr vielen Nebenfolgen und Kollateralschäden darstellt, eine bestürzende Aktualität erlangt. An dieser Stelle trifft sich die Ästhetik des Widerstands mit der Gegenwart in einem dialektischen Bild. Hier lässt sie sich so auf die Gegenwart beziehen, wie Weiß selber die Kunstwerke der Vergangenheit auf die Widerstandssituation in den 30er Jahren bezieht. Natürlich ist die Bedrohung, der wir ausgesetzt sind, nicht so unmittelbar wie in der Situation, von der Weiß in seinem Roman erzählt. Wir leben nicht mehr, noch nicht, in einer faschistischen Gesellschaft, die einzelne von uns mit Tod, Haft oder Ausweisung bedroht. Wir leben nicht mehr, noch nicht, in einem Land, aus dem man um des Überlebens willen in ein anderes fliehen muss. Gleichzeitig lässt sich nicht übersehen, dass sich eine autoritäre Trendwende in vielen europäischen Staaten abzeichnet. Die Demokratie, so scheint es, wird gerade historisch. Sie und das ihr zugrunde liegende, auf der individuellen Freiheit basierende Menschenbild erscheinen als ungeeignet, um die anstehenden Aufgaben zu lösen. Das muss nicht so kommen, aber es ist doch wahrscheinlich, dass sich der innere Zusammenhang wohl der meisten europäischen Gesellschaften noch während unserer Lebenszeit merklich ändern wird. Auch für Deutschland kann man nicht ausschließen, dass sich im Verlauf der nächsten 4 bis 5 Legislaturperioden eine autoritäre Systemtransformation vollzieht. Ob und inwieweit man das dann Faschismus nennen will, darauf kommt es meines Erachtens nicht an. Gleichzeitig ist das, was wir im Moment erleben, in gewisser Weise noch viel hoffnungsloser als das Szenario der 30er Jahre. Denn wie auch immer sich die Gesellschaften entwickeln werden, alles wird doch überschattet von dem großen globalen ökologischen Gesamtproblem. Also der Prognose, dass sich schon zum Ende des Jahrhunderts die Lebensbedingungen für die Menschen und viele andere Lebewesen verschlechtert haben werden. Das heißt, auch wenn unsere gegenwärtige Situation momentan unvergleichlich viel besser ist als die der weißen Protagonisten, die Gesamtaussicht ist noch düsterer, noch hoffnungsloser. Die Realität, mit der wir es zu tun haben, ist noch entmutigender. Was also können wir tun, wenn wir nicht der Resignation oder dem Zynismus verfallen wollen? Ist dieser Blick nicht defätistisch? Was für einen Sinn sollte es angesichts dieser Übermacht des Untergangs überhaupt haben, sich zu engagieren und Widerstand zu leisten? Pessimismus, lieber Herr Ette, muss man sich leisten können, schrieb mir eine Abgeordnete auf Facebook. Und Gysi entgegnete auf meine Frage nach dem Verhältnis vom Fortschrittsglauben seiner Partei zu dem sich abzeichnenden globalen Bedrohungsszenario, er sei in dieser Sache Zweckoptimist. Aber dieser Zweckoptimismus, dessen Modell Schiller am Ende seiner Jenaer Vorlesung über Universalgeschichte in aller Offenherzigkeit formuliert hat, stößt an seine Grenzen. Schillers Annahme und die Annahme aller Zweckoptimisten, dass man an den Fortschritt glauben muss, um fortschrittlich zu handeln und um auf diese Weise ihn auch in der Wirklichkeit zu befördern, droht sich zum Wahn zu steigern, der sich über alle Tendenzen, die ihm entgegenstehen, aus taktischen Gründen hinwegsetzt. Der Hashtag Wir sind mehr konnte kurzfristig viele Menschen mobilisieren. Aber wenigstens, was Sachsen betrifft, ist er wahrscheinlich falsch. Was aber dann? Tritt dann nicht das Konzept des Widerstands in sein Recht ein? Eines Widerstands, der die Augen nicht vor der Realität verschließt und danach fragt, wie sich so etwas wie ein solidarisches Gattungsbewusstsein allen entgegenlaufenden Tendenzen zum Trotz im Moment, im Augenblick befördern lassen könnten? Eines Widerstands, der nicht davor zurückschreckt, die eigenen Schwächen, Widersprüche und moralischen Inkonsequenzen genau zu beschreiben, sie zu analysieren und daraus seine Kraft zu schöpfen macht. Eines Widerstands, der sich dem Gehalt und den Potenzialen der Gegenwart verpflichtet fühlt, anstatt sie zu beschönigen, weil dies zur Entmutigung führen würde. Nichts anderes scheint mir das Unternehmen der Ästhetik des Widerstands zu sein, und es gibt Anlass genug, dieses Projekt mit unseren Kräften und Möglichkeiten fortzusetzen. Dazu sind wir ebenfalls verpflichtet, auch wenn unsere Kräfte nicht so weit reichen. Widerstand, der sich vielleicht zu kleinen Inseln des richtigeren Lebens zusammenschließen kann, bedarf des engen Kontakts zur Wirklichkeit. Er bedarf der exakten Beschreibung. Er hat zu seiner Voraussetzung einen Umgang mit Sprache, der den Begriffen und Phrasen, die der Wirklichkeit vorschreiben wollen, wie sie zu sein hat, nicht traut und der sich, um ein sehr altmodisches Wort zu verwenden, das mir auf die Prosa der Ästhetik des Widerstands zu passen scheint, demütig ins Innere der vielgestaltigen und vieldeutigen, in sich widersprüchlichen Phänomene begibt, anstatt sich im Namen eines gewollten und gesollten Seins über sie hinwegzusetzen. Mit den Worten der Ästhetik des Widerstands, mit denen ich diesen Vortrag beschließen möchte, und so, wie sich unsere politische Entscheidung aus Bruchstücken, Dissonanzen, Hypothesen und Parolen zusammensetzte, getragen von einer Überzeugung, die aus unserer eigenen Lebenserfahrung kam, so war auch die Kunst, nicht in den Begriff zu bringen, ohne dass wir ihre Schwankungen, Brüche und Gegensätzlichkeiten hinzurechneten. Und wurde ihr das Widerspruchsvolle genommen, so blieb nur ein lebloser Stumpf übrig.